D-Radio Wissen 100. Heute geht's ums Gewissen. Und manchmal bringt einen das Leben ja in Situationen, wo man so eine Gewissensentscheidung treffen muss. Wo du entweder das moralisch Richtige tun kannst, das vielleicht so ein bisschen unangenehm ist, oder du dich für das verführerisch Leichte entscheiden kannst. Ne? Das wäre dann im Prinzip aus Gewissenssicht das Falsche. Beispiel, du bist Chemiefabrikchef, ne? Und jetzt ist was passiert im Werk. Und du müsstest eigentlich öffentlich bekannt geben, dass aus deiner Pipeline blöderweise krebserregende Substanzen ausgelaufen sind. Ne? Das wäre moralisch richtig. Du könntest Menschenleben retten. Andererseits könntest du dich auch dafür entscheiden, irgendwie zu versuchen, oh, kriegen wir da vielleicht ein Läppchen drum gebunden. Ne? Vielleicht merkt es ja keiner. Meine Kollegin Martina Schulte, die ist jetzt gerade bei mir im Studio. Und Martina, du hast keine Chemiefabrik. Aber als Jugendliche hattest du mal so eine ähnliche Konfliktsituation, so ein ähnliches Problem. Ja, das könnte man so sagen. Gott sei Dank hatte ich damals keine Chemiefabrik. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, ne? Also wenn man für so einen Super-GAU verantwortlich wäre. Ne? Also mein etwas kleinerer Super-GAU, der hat mir ehrlich gesagt schon völlig gereicht. Erzähl mir mal von dem GAU. Also ich war damals 16, ich habe mit meinen Geschwistern, meinen Eltern, meiner Oma in so einem kleinen Kaff gewohnt im Sauerland. Und meine Mutter und ich, wir sind damals nachmittags sehr, sehr oft spazieren gegangen. Das war eigentlich so ein Ritual. Bei uns hinterm Haus, da fängt direkt der Wald an. Und dann hatten wir immer so unsere 3-4 Standardtouren, die wir dann so gelaufen sind. Und an dem Tag, das weiß ich noch, da wollte ich mal was anderes machen. Ne? Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, hey, lass uns doch statt geradeaus, wie immer, lass uns doch mal hier rauflaufen. Ich kenne den Weg da gar nicht. Das haben wir doch noch nie gemacht. So. Ein völlig unbekannter Spazierweg in der Nähe eures Hauses. Ja, überraschend, ne? Und wir sind dann diesen Hang hochgeklettert auf einem ganz, ganz schmalen Weg, der durch so ein Wäldchen führt, ziemlich steil. Und auf einmal bleibt meine Mutter stehen und sagt, guck mal, da drüben, sind das nicht irgendwie Autoreifen, die da liegen? Und dann hat sie was gesagt, was sie als damals 42-jährige Mutter von 3 Kindern, die mit dem Chef des Ordnungsamts verheiratet ist, ne, besser nicht gesagt hätte. Sie hat gesagt, hey, was meinst du, wie lustig es aussehen würde, wenn die hier den Abhang runtertitschen? Und sie hat es noch nicht ganz ausgesprochen. Ne? Und Martina legt los. Genau, ich habe den Reifen schon in der Hand, gebe ihm Schubs und aus heutiger Sicht, ja, ich kann mir ehrlich gesagt aus heutiger Sicht nicht mal mehr erklären, wieso ich das gemacht habe. Weißt du, weil wir waren mit der Familie eigentlich immer sehr oft in den Alpen. Ne? Und ich wusste, dass man am Berg nie irgendwas runterschmeißen soll. Und die Person, die mir das beigebracht hat, meine Mutter, die stand neben mir. Ne? Und wir beide guckten halt irgendwie jetzt mit absolut schreckerfüllten Augen diesem Reifen hinterher, der diesen Hang runtertitscht. Ne? So ditsch, ditsch, ditsch, ditsch. Was hast du dabei gedacht damals? Was ging dir durch den Kopf? Panik, einfach nur Panik. Ne? Also ich weiß noch, da standen wirklich viele Bäume rum, ne? Mitten im Wald. Ne? Und nach normal menschlichem Ermessen hätte der Reifen vordonnern müssen und stehen bleiben müssen. Genau. Stattdessen hüpft der immer fröhlich weiter so nach unten Richtung Straße. Unterhalb des Abhangs verlief eine Straße? Ja. Okay. Die B7. Und natürlich, ne? Während wir dem Reifen so nachschauen, hören wir ein Geräusch, ein Auto, das immer näher kommt, immer näher, immer näher. Und den Reifen, den könnten wir mittlerweile nicht mehr sehen, nur noch hören, ne, wie er so immer weiter durch das Herbstlaub und das Gebüsch nach unten hüpft. Das macht immer nur so dusch, dusch, dusch. Ne? Und gleichzeitig hörten wir so, brrr, das Auto kommt immer näher und auf einmal macht so und dann so bam, also so richtig so voll so ein Krach, so als wenn irgendwas so voll auf Blech knallt und dann einfach nur so Stille. Und ihr, was habt ihr gemacht? Wir haben uns einfach nur angeschaut. Oh Mann. Total entsetzt. Und ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, dass wir das Richtige gemacht haben. Ne? Dass wir den Hang runtergelaufen sind, um zu gucken, ob jemand verletzt ist. Oder dass wir die Polizei gerufen haben oder wenn nötig auch einen Krankenwagen. Aber es ist halt leider nicht das, was wir gemacht haben. Wir haben uns beide wirklich so unabgesprochen auf dem Absatz umgedreht und sind in wildester Panik den Abhang raufgelaufen. Ne? Nur weg von der Unfallstelle. Ne? Weg, weg, weg, weg, weg. Kannst du dich noch erinnern, was dir da durch den Kopf gegangen ist? Es war auf jeden Fall eine instinktive Entscheidung. Also klar, ne, Scheißentscheidung, braucht man nicht drüber reden, ne? Verantwortungslos, kindisch, ne? Noch tausendmal schlimmer als die Aktion mit dem Reifen. Ne? Ich glaube, es war einerseits so ein Vertuschen, dass man einen schlimmen Fehler gemacht hat. Vielleicht hatten wir auch einfach Schiss, ne, was mein Vater, der Ordnungsamtschef, dazu sagen würde. Du meinst, der hätte nicht viel Verständnis dafür gehabt, was ihr da gemacht habt? Nee, also der hatte die Einstellung, dass sich seine Familie immer besonders hyperkorrekt zu verhalten hat. Ne? So ein Vorbild, ja. Genau. Es war jedenfalls innerhalb von Sekunden klar, ohne dass einer von uns das irgendwie ausgesprochen hätte, wir müssen unser Verbrechen irgendwie vertuschen. Und deswegen sind wir dann so auf den krassesten Schleichwegen Richtung nach Hause gelaufen. Also wir haben auf dieser 2 Kilometer langen Strecke bis nach Hause, haben wir Häuser vermieden, Straßen vermieden, damit uns halt niemand in der Nähe des Tatorts sieht. Wir sind sogar ein Stück über die Eisenbahntrasse gelaufen und dann haben wir uns von hinten aus dem Wald so an unser eigenes Haus rangeschlichen und sind dann so im Garten aufgetaucht und da war wie immer meine Oma, die irgendwas am Hacken war. So. Und der habt ihr dann aber erzählt, was passiert ist? Nee, wir waren total neben der Spur. Wir haben kurz Hallo gesagt, sind eigentlich wie von der Tarantel gestochen an ihr vorbei, ey, ins Haus gestürmt. Das ist Schwerverbrecher. Genau, und im Haus saßen wir dann da und dann so, wir halten es nicht aus. Ne? Also es wurde halt auch von Minute zu Minute schlimmer, weil du denkst natürlich schon, was ist da passiert, was ist mit den Leuten auch passiert. Ne? Und wir haben uns dann die Fahrräder geschnappt. Und meine Mutter so zu meiner Oma so, wir gehen noch ein bisschen Fahrrad fahren, ist so schönes Wetter, ne? So total schlecht geschauspielert. Und meine Oma so, wieso, ihr seid doch gerade erst zurückgekommen. Und in Wirklichkeit war es natürlich so, dass uns unser schlechtes Gewissen zurück an den Tatort getrieben hat. Okay, Krimi-Wissen aus Sonntagsabendsendung, das stimmt tatsächlich, ne? Observier den Tatort, vielleicht kommt der Täter zurück. Und diesen Satz, ne? Der Verbrecher kehrt immer an den Tatort zurück. Den hat meine Mutter, als wir mit den Fahrrädern so zurück Richtung Unfallstelle gefahren, hat die immer so mantramäßig vor sich hin gemurmelt. Ne? Und es ist auch verrückt. Ich kann mich wirklich noch an jede Minute dieser Fahrt erinnern. Ne? Also diese Kettler-Alu-Räder, die Sonne, das schöne Wetter, das Herbstlaub und dann diese viel zu vielen Kurven, ne? Bis wir endlich dann da an dieser Unfallstelle waren. Und auch so mein wirklich bis zum Hals schlagendes Herz. Also, ja, und was war an der Unfallstelle? Was habt ihr gesehen? Nix. Da war nichts. Da waren keine Leute, da war keine Polizei, kein Krankenwagen, gar nichts. Wie lange war das denn her? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um wieder dahin zu kommen? 3/4 Stunde, 60 Minuten oder so. Was wir aber sofort gesehen haben auf der Straße, war eine riesen fette Bremsspur. Und da lagen eben auch Scherben. Also wussten wir, hier ist tatsächlich irgendwas passiert. Aber die Frage war natürlich, was? Klar, ne, ist jemand verletzt? Wie schwer ist jemand verletzt? Ne? Und das hat unsere Panik natürlich und unser schlechtes Gewissen einfach auch noch vergrößert. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, was sollten wir auch machen, ne? Und mittlerweile war halt mein Vater von der Arbeit zurückgekommen und ich weiß noch, ich bin nicht ins Haus gegangen, ne, um ihn zu begrüßen, weil ich hatte einfach fürchterliche Angst vor dieser Konfrontation. Mir war richtig schlecht, mir war übel. Und deswegen ist halt dann eben nur meine Mutter rein und sie hat dann so zu meinem Vater gesagt, dass wir meine Tante Hilde besuchen wollen, so ganz spontan und dass wir das Auto brauchen. Plus weg von diesem personifizierten schlechten Gewissen. Vater, ne? Aber der hat also nichts davon mitbekommen, oder? Kein Wort. Stattdessen ging dann unsere Flucht quasi vor unserer eigenen Verantwortung weiter, ne? Zu Tante Hilde, das ist die Schwester von meiner Mutter. Und die war aber leider nicht da. Und dann haben wir halt bei Onkel Herbert und Tante Leni geklingelt, die wohnen im gleichen Haus. Und die haben dann natürlich sofort gecheckt, dass mit uns irgendwas nicht stimmt, ne? Weil wir waren mittlerweile auch so fertig mit dem Nerven, also quasi so im Saft unseres eigenen Gewissens weich gekocht, dass die ganze Geschichte einfach nur so aus uns rausgesprudelt ist. Ne? Und das Raussprudeln, war das dann, war das eine Erleichterung? Oh, und wie? Ja. Das war, also mein Onkel hat uns dann erstmal einen Schnaps eingeschenkt. Ich habe mir eine Zigarette von ihm geschnorrt, was ein echtes Statement war, ne? Weil von meiner Mutter zu rauchen, weil ich war natürlich mit 16, ich hatte das vor ihr geheim gehalten bisher. Ne? Und dann saßen wir halt da so in Onkel Herberts und Tante Lenis Wohnzimmer, Eiche rustikal, tranken Schnaps und ich rauchte zusammen mit Onkel Herbert. Und irgendwann kam dann auch eben Tante Hilde. Und die drei, die haben dann halt irgendwie versucht, uns zu beruhigen. Haben dann gesagt so, ja, vielleicht ist ja gar nicht so viel passiert. Guck doch mal morgen in der Zeitung, wenn da irgendwas passiert ist, steht das bestimmt da drin. Aber aus heutiger Sicht denke ich auch immer wieder so, ey, irre, dass keiner auf die Idee gekommen ist, meldet euch doch mal bei der Polizei. Ja. Ja, bei der Polizei oder wenigstens beim Vater. Also das würde mich ja interessieren. Hat der denn jeweils was von der Geschichte mitbekommen? Nie. Nee. Der ist tatsächlich gestorben, ohne dass er je was davon erfahren hätte. Wie ehrlich gesagt viele andere Dinge auch, die wir in der Familie vor ihm geheim gehalten haben. Nee, also als wir an dem Abend nach dem Unfall nach Hause gekommen sind, wir sind ganz schnell so ins Bett, weil wir wussten halt eben auch, wenn wir es meinem Vater erzählen, dann schickt er uns zur Polizei. Und ich glaube, es war halt irgendwie auch so, dass wir diese Fassade der Rechtschaffenheit irgendwie nach außen aufrechterhalten wollten. Ne? Also gegenüber dem Dorf, der Welt, aber eben auch, glaube ich, vor allen Dingen gegenüber meinem Vater. Ne? Und das Irre war eben, da wurden wir halt eben auch von meinen Tanten mütterlicherseits und meinem Onkel wurden wir da total unterstützt. Ne? Die haben die Geschichte auch für sich behalten. Ne? Die haben nie gesagt, ey, ihr müsst mit Wolfgang, also ihr müsst mit meinem Vater darüber irgendwie reden. Habt ihr denn noch mal irgendwann eine Gelegenheit gehabt, rauszufinden, was da jetzt genau bei dem Unfall passiert ist an dem Tatort? Also wir haben in den nächsten Tagen immer wieder in die Zeitung geguckt, ob da ein Unfall erwähnt wird, aber da kam nichts. Ne? Und ich bin dann Tage später, weil das hat mir auch wirklich keine Ruhe gelassen, da bin ich nochmal mit dem Fahrrad hin, weil ich mir die Unfallstelle nochmal genauer anschauen wollte. Und dann habe ich halt eben gesehen, dass auf der Leitplanke, da war an so einem Vierkant-Stahlträger so ein draufgeschraubtes Katzenauge. Und das war total umgeknickt. Also ich vermute mal, dass der Reifen volle Kanne dagegen getitscht ist, was den Riesenknall erklären würde, den wir gehört haben. Und ich vermute auch mal, hoffentlich möglicherweise, dass die armen Leute in dem Auto halt voll in die Eisen gegangen sind und halt einfach mit dem Schrecken davon gekommen sind. Ne? Und du und deine Mama, da, ihr beiden Komplizen, sprecht ihr da heute noch manchmal drüber? Auf jeden Fall. Also es gibt sogar so eine Art Ritual. Immer wenn ich mit meiner Mutter da in der Gegend spazieren gehe oder wenn wir mit dem Auto an dieser Stelle irgendwie vorbeikommen, dann sagt meistens einer von uns, oh Gott, weißt du noch, und dann gucken wir immer diesen Abhang hoch und weißt du, so halb wissend, halb gequält irgendwie. Und manchmal so an übermütigen Tagen, dann ruft auch einer von uns so, Achtung, Reifen, und dann kichern wir so. Weißt du, so, kennst du so schlechtes Gewissen kichern? Ja, also nicht so richtig befreit. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und was noch ganz interessant ist, also ich habe ja dann später bei der Lokalzeitung gearbeitet, war halt auch viel als Gerichtsreporterin unterwegs und da hat diese Reifengeschichte irgendwie dazu geführt, dass ich immer unheimlich viel Verständnis hatte für die Motive der Leute, die da vor Gericht standen, ne? Weil ich wusste einfach so aus eigener Erfahrung, wie schnell ich eine ganze Kette von falschen Entscheidungen treffen kann, ne? Und dass ich mich halt in der Praxis unter den richtigen Umständen, ne, dass ich mich weniger moralisch und korrekt und verantwortungsbewusst verhalte, als ich in der Theorie so denke. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe, der muss erst mal sowas erleben. Der muss erst mal auch in dem Saft seines eigenen schlechten Gewissens, wie du gerade so schön gesagt hast, schmoren und kochen, um zu merken, dass es keine gute Alternative ist zum richtigen Handeln, zum Handeln nach deinem Gewissen.